Herzlich willkommen in 361. Ich zeig dir meine Gegend, die Sonne scheint. Die ganze Stadt ist mein Revier, doch daheim bin ich hier. Meine Straßen komm, ich zeige sie dir. Ob ich was will, Robby steckt die Dinger in Arsch. Seh ich so verdammt aus wie die Gotti-Tauben, ja? Na. Hast du gesehen, der hat den anderen grad geklatscht. Und das nur, weil der ihm nichts von seinem Bier gegeben hat. Ist schon scharf hier. Ja, siehst du da vorne die Straße? Das Dakar-Bild ist von mir, das steht da inzwischen 8 Jahre. Hier hab ich 90 angefangen zu malen mit Murat Nock. Der wurde später mit einer Schrotflinte erschossen. Die Tanke da war Bassbox, Bierlieferant. Und die Bombings da drüben waren von One Up gerade der Anfang. Schönes Ambiente mit der U-Bahn-Linie 1. Apropos, da vorne gibt's ein Café, das auch so heißt. Ach nein, da gab's eine Schießerei, die haben geschlossen. Wie beim Travolta, aber die haben noch offen. Das O in ihrem Logo war eine Zielscheibe im Ernst. Nach dem Vorfall haben sie die getauscht gegen ein Herz. Da wo die Schuhe auf der Ampel hängen, ist Heinrichplatz. Beim Skatejob Search holt mein Bruder Flo sich meistens Stuff. Das ist die O-Straße, sauf hier schickimicki. Aber abends kriegt der freche Touri auch hier stichi-stich. Denn eine weiter ist die Naunin, die schon Ghetto ist. Und da beim O-Platz liegt die Dresdner um die Ecke links. Ich wohne jetzt hier in der Gegend und fühl mich wohl soweit. Fick die Polizei, peace an die erste Datei, yeah. Herzlich willkommen in 361. Ich zeig dir meine Gegend, die Sonne scheint. Die ganze Stadt ist mein Revier, doch daheim bin ich hier. Meine Straßen komm, ich zeige sie dir. Herzlich willkommen in 361. Ich zeig dir meine Gegend, die Sonne scheint. Die ganze Stadt ist mein Revier, doch daheim bin ich hier. Meine Straßen komm, ich zeige sie dir. Ich tret vor meine Tür und steh am Hermannplatz. Gleich die ersten 3 Schritte und schon fällt der erste Satz. Brauchst du Hasch? Seh ich so aus, als würd ich's brauchen. Ich bin so schon gefickt, ich muss nicht auch noch rauchen. Das ist mein Teil von Neukölln, hier wohnt fast nur Libanesen. Die Leuchtreklamen kannst du hier schon nicht mehr lesen. In meinem Kreuzberg 61 bin ich lang nicht mehr gewesen. Dort bin ich aufgewachsen und kenn so ziemlich jeden Tresen. Vom Yorkschlösschen zum Vivo, von der V-Bar bis zum Logo. In der Junction Bali, Hip-Hop und im Exno-Pogo-Pogo. Meine alte Wohnung war hier neben der Friesenwache. Die Bullen riefen uns beim Vornamen, ließen uns hier überwachen. Und wenn wir Scheiße machen, auch mal gratis übernachten. Danke Jungs, danke, von mir, von uns. Danke für die Stockschläge, ganz ohne Grund. Ging es hier mal wieder rund, lag eine Hand für mich im Feuer. Es ist Taibo, meine Atze, genannt Mr. Paranoia. Die Gangster sitzen auf dem Dach, die Zecken auf dem Keuer. Heute sind die Mieten teuer und so ziemlich alle weg. Und was übrig bleibt, ist Kreuzbergs anerkannter Juppie-Dreck. Hier schmeißt man sein Profi mal eben für ein Sushi weg. Der Bergmann-Kiez ist lange nicht mehr das, was er mal war. Und Neukölln wird immer ärmer und das von Jahr zu Jahr. Ich bin mal hier, mal da und genieß die Atmosphäre. Doch bleibt Kreuzberg meine Liebe und Neukölln nur eine Affäre. Herzlich willkommen in 361. Ich zeig dir meine Gegend, die Sonne scheint. Die ganze Stadt ist mein Revier, doch daheim bin ich hier. Meine Straßen komm, ich zeige sie dir. Herzlich willkommen in 361. Ich zeig dir meine Gegend, die Sonne scheint. Die ganze Stadt ist mein Revier, doch daheim bin ich hier. Meine Straßen komm, ich zeige sie dir. Herzlich willkommen in 361. Ich zeig dir meine Gegend, die Sonne scheint. Die ganze Stadt ist mein Revier, doch daheim bin ich hier. Meine Straßen komm, ich zeige sie dir. Nimm sofort die Kopfhörer ab. In meinem Unterricht wird keine Musik gehört. Dafür beantwortest du mir sofort folgende Matheaufgabe. 5 Finger minus 4 mal 2. Na? Ding, ding.